Moin, ich bin Jonas. Passend zum Rückrundenstart der Handball-Bundesliga habe ich Dominik Axmann an meiner Seite. Vielleicht fängst du einfach mal an, indem du dich vorstellst. Mein Name ist Dominik Axmann. Ich bin 23 Jahre alt und ich spiele beim HSV Hamburg in der ersten Handball-Bundesliga Handball. Ich studiere nebenbei Wirtschaftsingenieurwesen im siebten Semester jetzt. Ja, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit dafür genommen hast, hier im Campusradio ein Interview zu geben. Du hast es schon angesprochen, du spielst in der Handball-Bundesliga, also auf dem höchsten Niveau, das du in Deutschland betreiben kannst, Handball. Was machst du da so? Also ich bin jetzt mittlerweile Rückraumlinker geworden. Kann aber auch Rückraummitte spielen. Ich spiele seit 2015 für den HSV, also seit jetzt fast 8 Jahren. Seit 2015, das ist ja jetzt schon eine sehr lange Zeit. Auf welche Erfolge kannst du sowohl mit der Mannschaft als auch als Einzelspieler zurückblicken? Also natürlich sind die beiden Aufstiege zu erwähnen, von der dritten in die zweite und von der zweiten in die ersten Liga. Das war natürlich im Männerbereich unser größter Erfolg und ein sehr, sehr guter Durchmarsch, kann man fast so sagen. Mein persönlicher Erfolg war, dass ich zweimal A-Jugend-Bundesliga-Torschützenkönig geworden bin. Wir haben es in der Jugend aber leider nie geschafft, mal um die deutsche Meisterschaft mitzuspielen, sind da immer um einen Platz dran gescheitert. Und ansonsten im Herrenbereich, ja, da ist wie gesagt die beiden Aufstiege und dass wir letztes Jahr in der Bundesliga den Klassenerhalt, ich glaube 3 oder 4 Spieltage vor Schluss, schon sicher gemacht haben, das war letztendlich auch ein Riesenerfolg für uns. Ja, und jetzt gerade sieht es ja auch gar nicht so schlecht aus. Nee, genau, dieses Jahr sieht das auch ganz gut aus. Schon Ambitionen mal nach oben zu schielen oder bleibt man da eher bodenständig und freut sich immer noch über einen Klassenerhalt? Ja, also ich würde sagen, dass wir da noch bodenständig bleiben. Wir wissen, dass wir jetzt sehr gut dastehen mit 19 Punkten. Dem wollen wir anknüpfen. Letztes Jahr haben wir in der Rückrunde ein bisschen federn lassen, haben da nicht mehr so viele Punkte geholt. Das wollen wir natürlich dieses Jahr vermeiden, dass wir da trotzdem wie in der Hinrunde eine gute Performance abliefern. Dann werden wir sehen, was am Ende dabei rauskommt. Aber ich glaube, dass wir alle froh sind, dass wir jetzt, sag ich mal, mit dem Abstieg gar nichts zu tun haben, statt jetzt. Da wollen wir halt weiter dran arbeiten. Und dann wird man sehen, was für eine Platzierung am Ende dabei rausspringt. Seit 2015 spielst du für Hamburg. Das sind jetzt schon 8 Jahre. Wie kommt es, dass du dem Verein so lange treu geblieben bist? Das ist ja vor allem im heutigen Sport echt fast schon eine Seltenheit und eine wahnsinnig lange Zeit. Liegt es daran, dass der Norden so toll ist oder ist der Verein einfach gut? Ist eine sehr lange Zeit, das stimmt. Ja, also letztendlich hat immer einfach alles gepasst. Also ich freue mich, für den HSV spielen zu können, auch für den neuen HSV, sage ich mal. Das ist natürlich eine richtig coole Stadt einfach, eine coole Truppe, die wir auch immer haben. Ich habe einen Top-Trainer, der auch auf mich baut, wo ich das Vertrauen auch weiß, dass ich es bekomme. Ansonsten passt es. Ich komme ja ursprünglich aus Buxtehude. Das ist 30, 40 Kilometer weg von hier. Das heißt, ich bin auch nah an zu Hause. Das ist auch enorm wichtig für mich, weil ich ein sehr familiärer Typ bin. Meine Freundin wohnt hier auch in Buxtehude, spielt da auch Handball und von daher, letztendlich hat es immer einfach das Gesamtpaket gepasst, warum ich dann immer gesagt habe, ja, warum soll ich irgendwie weggehen, wenn ich hier alles habe? Ja, wenn es passt, dann passt es halt einfach. Wie bist du denn in den Handballsport reingekommen? Wann oder wer hat dich dazu gebracht, damit überhaupt anzufangen? Ja, also meine ganze Familie spielt Handball, also meine Mutter ist auch Weltmeisterin gewesen. Mein Vater hat auch in der zweiten und dritten Liga gespielt. Meine Schwester hat bis vor einem Jahr erste Bundesliga gespielt. Ist jetzt mittlerweile, eigentlich hat sie aufgehört, spielt jetzt aber in der zweiten Bundesliga wieder ein bisschen mit. Das heißt, wir sind einfach durch und durch eine Handballerfamilie, seit ich denken kann eigentlich. Habe ich viele Wochenenden in der Halle verbracht als Kind, wurde viel mitgenommen und ja, da gab es gar keinen anderen Weg. Ich habe es noch versucht, mit Fußball hinzubekommen, dass ich das nebenbei machen kann. Aber als es dann mit der Schule auch wichtiger wurde, wurde ich vor die Wahl gestellt, ob es Handball oder Fußball werden soll. Und ja, dann wurde es relativ einstimmig Handball. Ja, und wenn man sich jetzt mal anschaut, wo du stehst, ist das auf jeden Fall die richtige Entscheidung gewesen. Du hast es eben gesagt, Handballerfamilie. Trotzdem würde mich natürlich interessieren, wie schaffst du es, dein Privatleben und den Profisport zu trennen? Kann man das gut trennen? Fällt dir das sehr leicht oder was für Herausforderungen hast du da? Ja, also man muss sagen, es ist natürlich vor allem am Wochenende, wenn wir da Spiele haben oder keine Ahnung, irgendwo nach Stuttgart müssen oder sonst irgendwas, ist es natürlich viel Aufwand. Grundsätzlich muss man aber trotzdem sagen, dass wir als Sportler, wir haben halt Training, aber sonst ist der Tag ja nicht zu vergleichen mit jemandem, der einen wirklichen Alltagsjob hat. Wir haben da schon, sage ich mal, auch viel freie Zeit. Die versuche ich dann natürlich mit dem Studium zu füllen irgendwie. Aber es ist letztendlich auch Kompromissbereitschaft. Also mit meiner Freundin, die macht ein ähnliches Pensum wie ich. Und von daher wissen wir beide, was da auf uns zukommt. Von meiner Familie war immer, wenn du quasi Handball spielen möchtest, dann zieh es auch voll durch. Dann gib da alles für und wir stehen voll hinter dir und die haben auch alles für mich getan, haben alles auch oder haben mich auch viel gefahren, dann nach Hamburg auch und sonst irgendwas. Also haben mir sehr, sehr viel ermöglicht. Und ja, das, man braucht da einfach Leute, die hinter einem stehen und das auch verstehen. Und dann ist es für einen Leistungssportler auch gut möglich, das dann auch hinzubekommen. Kein Weg verläuft bekanntermaßen gerade. Welche Hindernisse hattest du auf deinem sportlichen Weg zu überwinden? Was waren da so ausschlaggebende Ereignisse? Ja, also ausschlaggebend war jetzt, glaube ich, größer im Herrenbereich war, dass ich viel verletzt war in letzter Zeit oder letztes Jahr, letzte Saison war sehr, sehr bitter für mich. Da hatte ich mir den Fuß gebrochen, beziehungsweise vor 3, 4 Jahren habe ich mir das erste Mal gebrochen und das hat nie so richtig ausgeheilt. Und dann hatte letztes Jahr, habe ich mir den dann nochmal gebrochen, dann wurde ich auch operiert und das war nie so eine Verletzung, wo man sagt, ja, damit hört man auf, aber es war schon letztendlich bin ich damit ein ganzes Jahr raus gewesen, wenn man alle Verletzungen aneinanderreiht und das war schon hart. Da habe ich halt, wie gesagt, immer diese Rückendeckung auch von Toto dann bekommen und auch vom Betreuerstab und von dem Verein auch, dass sie hinter mir stehen und da war ich dann auch sehr, sehr dankbar, dass ich dann auch diese Rückendeckung hatte. Das war, glaube ich, das, ja, das war schon eine harte Zeit auf jeden Fall, vor allem letzte Saison. Da konnte ich nicht mehr als 3, 4 Spiele am Stück machen und war dann irgendwie immer wieder verletzt. Das war schon doll, ja. Okay, aber dafür läuft ja diese Saison umso besser. Hast du sportliche Vorbilder oder Personen, die dich inspirieren in deinem sportlichen Umfeld? Ich habe immer schon gesagt, mein Vater war immer mit mein größtes Vorbild. Da wollte ich dann anknüpfen. Handballerisch, sage ich mal, habe ich zu vielen wirklich aufgeschaut, sei es Palmason oder auch Duvniak, wo ich wirklich mega viel Respekt vor deren Karriere und deren Leistung immer hatte und was die handballerisch alles drauf hatten. Das ist schon faszinierend gewesen. Jetzt mittlerweile, wo man gegen die spielt, sieht man das alles natürlich ein bisschen anders dann, aber da schaut man sich trotzdem immer noch viel ab und versucht irgendwie viel zu lernen von denen, weil die haben so unfassbar viel erreicht und auch unfassbar viel bewirkt und waren Entscheidungsspieler. Und da ist es einfach echt cool, wenn man das dann sehen kann. Ja, okay, aber es ist schon cool, wenn man sich mit solchen Superstars in einem Satz zumindest mal als Gegenspieler nennen kann. Welchen Einfluss hatte Corona auf dich, sowohl in sportlicher Hinsicht als auch auf dein Studium beispielsweise? Also wir alle hatten ja so unsere Erfahrungen mit der Online-Lehre. Ja, Corona war ein heftiger Einschnitt. Also fangen wir mal mit dem Studium an. Ich war ein Semester gerade, habe ich angefangen zu studieren und dann kam Corona quasi in der Klausurenphase. Wusste keiner so richtig, was jetzt abgeht. Schreiben wir noch die Klausuren, schreiben wir sie nicht, dann haben wir sie irgendwie nach hinten verzögert. Die Uni wusste selber nicht so genau, okay, jetzt müssen wir alles online machen. Wie machen wir das denn? Das war schon heftig, also da immer diese Unwissenheit zu haben und dann ging es irgendwann dann mal weiter. Aber so richtig koordinieren konnte das noch keiner. Das war schon doll. Das hat sich jetzt aber die Jahre auch stabilisiert und mittlerweile ist ja auch viel wieder in Präsenz, was für die Uni-Leute, die nur studieren, gut ist. Für mich ein bisschen schlechter, weil online war dann schon mal besser von der Zeit her, weil hat man halt nicht irgendwie nochmal eine Stunde Fahrt nach Bergedorf oder so. Das ist schon ein bisschen doof, aber insgesamt versuche ich das ganz gut unter einen Hut zu kriegen. Handballerisch, ja, war es auch doll. Ich habe selber Corona jetzt zweimal gehabt, auch in der Anfang, also als die neue Saison losging, 2020, hatte ich auch Corona, habe das erste Spiel damit verpasst. Und das war schon heftig, also vor allem auch mit diesen Quarantänen und keine Ahnung, ich war dann 23 Tage am Stück in Quarantäne und sowas, also das war schon echt toll. Oder auch vor keinen Fans zu spielen. Ich glaube, dass das für uns tatsächlich zum Vorteil war, weil wir als junge Mannschaft mussten dann vor allem auswärts nicht mit irgendwelchen gegnerischen Fans da uns rumschlagen, weil das hat uns schon auch in der Vergangenheit beeinflusst gehabt. Aber ja, das war schon eine sehr, sehr prägende Zeit. Also Ich hoffe, dass das nicht nochmal so extrem wird. Also das war schon doll. Denn trotzdem jetzt ein positives Gefühl wieder vor Fans spielen zu können? Ja, ist mega. Also auch wenn man in Hamburg die Euphorie hat. Barclays Arena ist immer ein bisschen anders. Da kommt es immer darauf an, wie viele Leute denn kommen. Aber in der Sporthalle Hamburg, die ist beinahe immer voll ausverkauft. Das ist unfassbar. Und die Hamburger Fans, das ist mega, mega cool. Wir haben da einen richtig guten Support. Auch auswärts sind immer welche dabei. Und von daher, das macht schon Laune. Also natürlich auswärts ungerner als zu Hause. Aber ja, die Fans gehören einfach dazu. Das muss man einfach sagen. Also ich kann sie mir jetzt auch wieder nicht wegdenken, wie vor 2 Jahren. Immer mal wieder auf Fotos gesehen, dass du die Rückennummer 15 hast. Die habe ich selber, dementsprechend passt das ja ganz gut. Hast du eine persönliche Bindung zu dieser Nummer oder war das einfach nur die Nummer, die jetzt noch übrig geblieben ist? Tatsächlich habe ich immer, also wollte ich immer die Nummer von meinem Vater haben und der hatte immer die 15 gehabt und ich hatte irgendwie immer Glück, dass die beim HSV dann immer frei geblieben ist und ich bin ja jetzt auch schon lange da, das heißt, ich habe so ein bisschen jetzt Vorkaufsrecht auf die 15, also wenn jetzt irgendein Star kommt und der möchte unbedingt die 15 haben, würde ich mir vielleicht überlegen, aber nee, mir ist es schon wichtig, da mit der 15 aufzulaufen, weil wie gesagt, mein Vater und da die Verbindung, die bedeutet mir auch schon echt viel, muss ich sagen. Okay, dann kommen wir mal wieder zurück zum Studium. Wirst du da häufig erkannt? Wurdest du schon mehrfach angesprochen im Hörsaal zum Beispiel? Oh nee, eigentlich nicht. Also grundsätzlich verläuft sich das so, ist ja auch eine Riesenuni. Und Handball, natürlich, wir begeistern ein paar Leute, vielleicht auch ein paar tausend, aber in Hamburg leben so viele Menschen. Da ist es relativ selten, dass man da wirklich auch mal erkannt wird. Ich glaube, ich hatte es ein, zwei Mal, dass dann irgendeiner zu mir kommt und dann gesagt hat, sag mal, ich glaube, einmal war es, als wir ein BWL-Fach hatten und dann kam der nach der Präsentation zu mir und meinte, ey, du hast ja gesagt, dass du Handball spielst, aber ich wusste gar nicht, dass du so, also du brauchst es nicht so runterreden, du spielst schon heftig und ich finde es mega cool, was du machst. Das ist dann schon ganz cool, aber nee, grundsätzlich bin ich da auch ganz froh drüber, dass wir da nicht wie die Fußballer, ich glaube, da wäre nochmal ein anderer öffentlicher Druck, sage ich mal, oder dann wäre man nochmal anders erkannt worden auf jeden Fall. Wie wichtig ist Musik in deinem Alltag? Was bist du so für ein Musikhörer? Musik ist enorm wichtig für mich. Also ich gehe auch sehr, sehr gerne mal auf Konzerte und ich finde es einfach Musik wirklich super, super wichtig, weil ich bin da auch sehr stimmungsabhängig. Also wenn es mir schlecht geht, dann nehme ich auch gerne mal ruhigere Musik und ja, steigere mich dann da auch mal rein. Oder wenn es mir gut geht, dann ordentliche Feiermusik oder so. Also das ist schon ein enorm, also ist, in jedem Tag habe ich mit Musik zu tun. Also da wird manchmal wird mehr dann irgendwie Filme oder Serien geschaut, manchmal wird beim Essen machen dann aber auch Musik gehört, je nachdem, wie die Stimmung ist. Aber Musik, ich könnte mir kein Leben ohne Musik vorstellen, tatsächlich. Was ist dein aktuelles Lieblingslied? Wozu pumpst du zum Beispiel im Gym? Womit pumpe ich im Gym? Oh, gute Frage. Also ich feiere die Toten Hosen sehr. Also da war ich auch auf einem Konzert im Sommer, weil einer aus meiner Familie da in der Vorband gespielt hat und das war mega, mega cool und da habe ich Bonnie und Clyde für mich auf jeden Fall entdeckt. Das finde ich, das ist ein mega Song, da kann man auch sowohl pumpen als auch einfach so mal ein bisschen zu abgehen und ansonsten, ja, ich höre alles auch durch und durch, also ob es ein bisschen Rock ist, dann auch viel Schlager tatsächlich oder auch irgendwie englische Musik, Rap, also ich bin da, ich höre da wirklich aus allen Richtungen irgendwie was. Ja, sehr cool. Danke für dieses Interview und danke, dass du dir die Zeit dazu genommen hast und noch viel Erfolg in der Rückrunde.